In dieser Erwartung und danach grandios niederschmetternden Enttäuschung der Gewalt dieses Themas liegt die eine Seite der geschichtlichen Wahrheit dieser Musik. Die äußerste Steigerung dieses Ausdrucks von »Es ist so«, gegen den kein Einspruch aufzukommen scheint, ist dann die Reprisengestalt des Themas nach der Durchführung. Der große Augenblick der Sonatenform, das Resultat des Kampfes der Durchführung, präsentiert sich hier wahrlich nicht als Sieg, sondern im Bann des Orgelpunktes viel eher als heroisches Unterliegen. Die Bahn des Themas zieht über alle verheißungsvollen Alternativen hinweg. Der große Augenblick ist hier ein negativer. Doch gibt es auch in diesem Satz die Leuchtspur von Hoffnung. In allen musikalischen Gedanken mit dem Ausdruck des Einspruchs, zum Beispiel dem zweiten Thema. Dass dieser Einspruch aber, um mit Ernst Bloch zu reden, zum Vorschein wird, das heißt zum noch undeutlichen Hinweis auf die endliche Freudenmelodie des Finales, das zeigt sich nur in einer kurzen Überleitung in diesem ersten Satz, die in der Reprise noch dazu in D-Dur erscheint, der Tonart des Finales, und so als Vorsignal ganz von selbst verdeutlicht ist. Ganz und gar dagegen im Bann des Ausdrucks vom Unabänderlichen zeigt sich dann die Coda des ersten Satzes, der ein von alten Chaconbässen abstammendes Thema zugrunde liegt. Wir wissen ja aus der alten Oper, dass die Chaconne oft dann erklang, wenn sich das Geschick des Helden tragisch vollendete. Das Scherzo molto vivace artikuliert dann die eigentliche Aktion. Das in der Klassik beispiellose Paukensolo ist die äußerste Konzentration des revolutionären Elans in diesem Satz. In diesem unaufhaltsamen Vorwärts, das dieser ganze zweite Satz seinem unmittelbaren Ausdruck nach darstellt, darf indessen das immer wieder das Kreisende seiner Wiederholungsform nicht übersehen werden. Gerade in diesem Kreisen steigert sich ja seine Kraft ins Ungemessene, doch gelingt plötzlich der Ausbruch. Das Trio des Satzes wird von vielen Kommentatoren als pastoral oder harmlos bezeichnet. Ich kann mich dieser Interpretation schon deswegen nicht anschließen, weil die unablässige Wiederholung der kurzen Phrase und das Tempo alle Idyllik auszuschließen scheint. Vielmehr scheint mir hier wieder ein nun schon deutlicheres Vorsignal des Finales gegeben zu sein. Im dritten Satz, dem Adagio, könnte man sich, dem Prozess des riesigen Werkes entrückt, wähnen, wäre da nicht jener zweimalige, so merkwürdige Einschub zwischen den Variationen abermals in D-Dur, dessen großer Atem wiederum auf die Freudenmelodie bezogen scheint, als ein vorletztes Vorsignal. Einen Markstein bildet endlich der Coda-Beginn in diesem Adagio. Den Zusammenhang sprengend ertönt vor dem langen Ausklang des Satzes zweimal jenes Signal des Erwachens als eine Ankündigung der Nähe der Erfüllung. Und dann ist im Finale das Ziel erreicht, das doch nur wieder sich als ein neues Unterwegs erweist. In unerhörter Einstimmigkeit erscheint das Ereignis zunächst sozusagen wie unglaublich, ehe bestätigend und beglückend die anderen Streicher seine Wirklichkeit unterstreichen, während das Fagott kommentiert. Doch zurück zum ersten Satz der Symphonie. Hören Sie ihn jetzt zunächst in einer Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Herbert von Karajan. Thank you. Der erste Satz von Beethovens 9. Symphonie wurde gespielt von den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. Stellen wir die Interpretationen des Hauptthemas, wie sie uns einerseits bei Karajan begegneten, gegenüber. Und hören wir andererseits die scholtische Auffassung dieser Stelle. Vergleichen wir die an und für sich geringen Tempounterschiede zwischen den beiden Stellen, die Sie eben hörten, so steht vor allem Einzelnen, vor den gravierenden individuellen Verschiedenheiten der beiden Interpretationen, die alles determinierende Wahl des Tempos. Wir wissen, wie sehr Beethoven Maelzels Erfindung des Metronoms begrüßt hat, hoffte er doch, dadurch der Interpretenwillkür endgültig zu steuern. Indessen gibt es in dieser Symphonie gerade zur Tempofrage sehr viel Widersprüchliches. Am Beginn des ersten Satzes notierte Beethoven mit Bleistift 108 oder 120 Maelzel, ohne die Notenwertbeziehung hinzuzufügen. Im Druck erscheint dann später ein Achtel gleich 88. Die Eulenberg-Partitur macht daraus ein Viertel gleich 88, was angesichts mancher 32. Bewegung fast absurd erscheint. Die schwierigere Frage, abseits vom Philologischen, ist jedoch, gehören Tempobezeichnungen, das heißt ihre absoluten metronomischen Fixierungen, zum Essentiellen im Text? Sind sie so zu realisieren, mit der gleichen Genauigkeit wie die Noten? Zweifellos war Beethoven dieser Auffassung. Und der jüngst verstorbene Rudolf Kolisch leitet seine Theorie der beethovenschen Tempi davon her. Dagegen steht die Auffassung nahezu aller Praktiker. Sie könnte sich zweifellos auf die Tatsache berufen, dass mit dem, was wir den Zeitgeist nennen, sich wohl zweifellos auch das Zeitempfinden ändert, das heißt aber die Beziehung des musikalischen Zeitmaßes zur allgemein gemessenen Zeit. Das Tempo wäre dann nicht mehr von außen bestimmt, das heißt durch Überlieferung der bestimmten Vorstellung des Komponisten, sondern auch von innen her, nämlich im Verhältnis des Einzelnen zum Ganzen. Weder dürfen die Details die Totale verdunkeln, noch darf die Totale der Form über die musikalischen Details hinweggehen. Eben dadurch ist ein Spielraum gegeben. Es gibt eben mehrere diskutable Tempi, allerdings ändert sich subtil dadurch jedes Mal der Charakter. Nehmen wir hier noch einmal das Hauptthema. Bei Karajan hören wir hier etwas wie Elan und Schwung, von Vorwärtsdrängen, hinter dem vielleicht etwas wie Optimismus zu suchen wäre. Diese Perspektive nun fehlt der Scholti-Aufnahme. Sein etwas langsameres Tempo ist eben nicht schwungvoll, sondern wirkt viel eher wuchtig, nicht dynamisch wie bei Karajan, sondern fast statisch. Wenn es wahr ist, dass nicht das Material, der Stoff, aus dem es gemacht ist, das Kunstwerk bestimmt, sondern allemal das, was mehr ist als Material und Sujet, dann hören wir eigentlich hier zwei verschiedene Stücke. Während der eine, Karajan, den Prozess schon als in vollem Gang befindlich, als ein Unterwegs zeigt, baut der andere, Scholti, erst eine riesige Ausgangsposition auf. Bei ihm ist der erste Satz insgesamt betrachtet ein großes Es ist so, von dem aus die große Veränderung der Dinge dann überhaupt erst seinen Ausgang nimmt. Die Entscheidung darüber, welche Interpretation hier die eigentlich angemessene wäre, fällt nicht in diesem ersten Satz, sondern erst vom Ganzen her. Einstweilen können wir nur registrieren, wie das Ganze die Einzelheiten bestimmt und prägt. In Klammern bemerkt, dass wir das überhaupt feststellen können, zeigt immer eine Gestaltung von Rang an, denn nur große Künstler vermögen es, den großen Zusammenhang in der Intensität der Einzelheiten leben zu lassen. Einige Details des ersten Satzes mögen das bekunden. Der Übergang vom ersten zum zweiten Themenkomplex, in dem man zuerst ein noch undeutliches Signal vernehmen kann, das sich aufs Finale bezieht, wird bei Karajan fast ganz in sein rascheres Tempo einbezogen. Im Grunde überhört man diesen Passus fast, weil man nur dem nun folgenden zweiten Thema entgegenwartet. Bei Scholti gerät durch sein langsameres Zeitmaß die Stelle naturgemäß viel mehr espressivo, steht aber doch auch stark unter dem Bann des Gesamtausdrucks des Satzes. Der Kontrast der Auffassungen kommt dann besonders in der Durchführung heraus. Den Kern bildet hier ein Fugato, dessen Sinn sehr verschieden erscheinen kann. Bei Karajan wirkt es als starke Konzentration der Kräfte, eine Intensivierung des Vorwärtsstrebens. Bei Scholti dagegen wird in der am Ende jedes Taktes wiederkehrenden Synkope gerade der Widerstand betont, gegen den die Kraft sich erst durchzusetzen hat. Auf diese Weise, gegen solchen Widerstand, ist der aggressive Charakter viel stärker ausgeprägt. Der Eintritt der Reprise, der große Augenblick der Sonatenform, wird gleichfalls sehr verschieden artikuliert. Für Karajan ist ein großer Durchgang. Die Vorwärtsbewegung des Satzes kommt nicht ins Stocken. Im Gegenteil trägt gerade hier der große Schwung weiter, der schon anfangs Karajans Konzeption kennzeichnete. Bei Scholti scheinen sich dagegen in diesem Repriseneinsatz alle Widerstandskräfte zu konzentrieren. Verglichen Mit den weiten Atemzügen anderer großer Formteile dieses ersten Satzes bricht ja die Reprise hier sehr plötzlich herein. Die Vorbereitung auf diesen Moment ist kurz, aber umso schlagender, ja niederschmetternder ist die Wirkung. Um nur ein Detail hervorzuheben, achten Sie einmal auf die Crescendi, mit denen bei Scholti die Pauke jeweils zum Sforzato ausholt. Sie wird hier bereits zum solistischen Part und nicht erst in den berühmten Passagen des zweiten Satzes. Und sie verkörpert hier die ungeheure Macht des Bestehenden. Wir brechen hier heute ab und stellen fest, dass das innerste Wesen des ersten Satzes der 9. Sinfonie von Beethoven sich zweimal ganz verschieden darstellt. Bei Karajans Tempo, denn hier entscheidet das Tempo über das Wesen, befinden wir uns bereits unterwegs zum Ziel, also abweichend von meiner vorher gegebenen Übersichtsdeutung, während bei Scholti überwältigend die Widerstände herauskommen, die es erst zu überwinden gilt. Auch hier will wohl der Marsch in die Zukunft schon beginnen. Aber seine Bewegung steht ganz unter dem Bann des ihm Widerstrebenden. Ich sage am Ende mit Wilhelm Busch, ob ein Minus oder Plus uns verblieben, zeigt der Schluss. Das heißt, eine Wertung oder besser Würdigung dieser beiden hochrangigen Interpretationen wird erst möglich sein, wenn wir das Ganze gehört haben und nicht vom subjektiven Gefallen des einzelnen Satzes her. Hören Sie nun den ersten Satz der 9. Sinfonie von Beethoven, gespielt vom Chicago Symphonieorchester unter der Leitung von Georg Scholti.